Kundgabe 1118. Empfangen durch Bertha Dudde am 27.09.1939. Das göttliche Wort. Dies ist der seligste Vorgang auf Erden, teilnehmen zu können am Ausfluss göttlicher Liebe und das Wort des Herrn zu empfangen. Es gedenket der Herr unablässig seiner Kinder auf Erden, und er sieht ihre Not und schüttet die Fülle seiner Gnade über die Menschen aus. Und er will die Dunkelheit des Geistes von ihnen nehmen und ihnen das Licht bringen, auf dass sie den Weg finden zur Höhe, zu ihm. Und dieses Licht ist sein Wort. Und wer das Wort höret und danach handelt, dessen Geist ist licht und klar, und er erkennet den rechten Weg zum Vater. Darum gibt er den Menschen sein Wort. Und so der Vater nun zu seinen Kindern spricht, so suchet seine unendliche Liebe einzudringen in deren Herzen. Er will, dass es sich öffne, um die kostbarste Gabe aufzunehmen, auf das er wirken kann mit ganzer Kraft in dem nun willigen Erdenkind, auf das sein Geist nun tätig sein kann in ihm und es belehre über Sinn und Zweck des Erdendaseins. Wer Empfänger dieses Wortes ist, schöpfet unendliche Kraft aus dem Quell göttlicher Liebe. Und er wird nun den Kraftstrom weiterleiten können auf alle, die des Trunkes bedürftig sind. Doch die Quelle versieget nicht, es sei denn, sie wird gewaltsam verschüttet. Das heißt, es sträubt sich das empfangende Erdenkind gegen jede weitere geistige Betätigung. Doch der Herr hält seine schützende Hand über dieses. Er schüret das Verlangen und löschet immer wieder den Durst. Und es findet die Gnadengabe Eingang bei den Menschen. Sie wird begehret und gibt wieder Trost und Kraft allen denen, die gläubigen Herzens Kenntnis nehmen vom göttlichen Wort. Denn der Herr ist ja selbst in seinem Wort. Er kommt zu einem jeden, und wer ihn aufnimmt, den segnet er und bleibet bei ihm alle Zeit. Und wer da ist in Not der Seele, den stärket dieses Wort. Es lässt ihn nicht im Zweifel. Es kläret den Menschen auf und unterweiset ihn. Es lässt ihn nicht im Dunkel der Nacht, sondern versetzt ihn in die Helle des Tages und lehret den Menschen das rechte Denken. Der Segen des göttlichen Wortes ist unschätzbar. Es erkennet der Körper nicht den Wert dessen für die Seele. Doch diese danket es innig ihrem Schöpfer, dass ihr Befreiung wurde durch das göttliche Wort. Der Werdegang aller anderen Geschöpfe ist der nach Gottes Willen. Der Werdegang des Menschen jedoch, beziehungsweise der menschlichen Seele, ist allein ihr eigener Wille und richtet sich danach, wie ihre Einstellung ist zum Wort Gottes. Und so die Seele den Wert dieses Wortes erkannt hat, ist sie gerettet für ewige Zeiten. Die Sendungen von oben erleichtern der Seele ungemein ihren Entwicklungsgang. Ein bereitwilliges Sich-Öffnen dem unversiegbaren Gnadenquell. Und alle Kraft und Gnade durchströmet sie und gibt ihr vollauf die Fähigkeit, sich zu gestalten nach dem Willen des Herrn. Amen.